40 Jahren befinden sich 32 Milliarden Menschen im Kampf ums Überleben. Es ist 1:58. Jedes globale Übel, das die Erde plagt, ist zurückzuführen auf die Überbevölkerung. Aber massive Geburtenkontrolle hat ja noch keinerlei Chance. Verletzung meiner Rechte! Eingriff in meine Privatsphäre! Du schreibst mir nichts vor! Und noch immer attackieren wir unsere Umwelt! Bedeutende Artenvernichtungen in der Erdgeschichte. Und wenn wir nicht sofort anfangen, mutig zu handeln, ist die sechste Art vernichtet worden. Unsere eigene. Es ist 12:01. Einzige, was für mich bleibt, ist die Musik. Und das ist weit. Ja, Dollar einfach.